Dobby. Ich bin der Schlapphut und sing den Schlapphut Blues. Ich bin der Schlapphut und sing den Schlapphut Blues. Ich weiß nicht, was das soll, die Krempe hängt so doll an mir rum. Solo. Ich bin der Schlapphut und sing den Schlapphut Blues. Ich bin der Schlapphut und sing den Schlapphut Blues. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll.